Sieh mein Versace-Bauch, sieh mein Ferrari-Bauch, sieh mein Gucci-Bauch, sieh mein Prada-Bauch. Sieh mein Versace-Bauch, sieh mein Ferrari-Bauch, sieh mein Gucci-Bauch, sieh mein Prada-Bauch. Sieh mein Versace-Bauch, sieh mein Gucci-Bauch, sieh mein Ferrari-Bauch, sieh mein Prada-Bauch. Sieh mein Versace-Bauch, ey, ich eate so viel. Ey, Dicker, ich esse bei KFC. Oh mein Gott, und ich esse bei McDonald's. Ich esse fette Pommes. Echt, Pommes ist so hart. Und ich esse auch bei Burger King, weil ich der Mörder bin, weil ich der Burner bin. Oder ich will Big Mac, oder ich will Fish Stack, Steak bis zur Decke, denn ich bin hier am Rappen. Oder sehen wir mein Versace-Bauch. Sehen wir mein Ferrari-Bauch. Ey, ich esse es auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sehen wir mein Versace-Bauch. Und sehen wir mein Gucci-Bauch. Und sehen wir mein Versace-Bauch. Und sehen wir mein Gucci-Bauch. Ich mach die Swagger-Transformation. Ich bin der schönste Rapper der ganzen Nation. Diamanten an der Chain, das ist kein Kieselstein. Und meine Skinny Jeans tun vom Diesel sein. Ich hab heute den besten Rapper der Welt gesehen in meinem Badezimmerspiegel. Und ich lad die Desert Eagle und schieße auf euch fucking Larry Opfer. Kokain in meinem Fendi Koffer. Im Gucci Shop kauf ich viel Stuff. Shirts, Bats, dies, das, Ananas. Mein Sperma taste is sweet, ich ess Ananas. Und ich trinke Ananassaft, hammerkrass. Fick dich, du Faggot, ich bin rich wie ein Pharao. Ich gönn mir eine Cigarette, Marlboro.